بارك الله فيكم. الكلام يدور حول الشفعة. ما معنى الشفعة؟ يعني أن يكون هناك شراكة بين الاثنين وأحدهما لا يستطيع أن يدفع، فإما أن يدخل رجل ثالث ويشتري حصة الآخر، هذه الشفعة. الشفعة، وإذا كان هذا الأمر في الدار أو في الأرض أو في أمور أخرى، وهذا يثبت للشريك هنا في كل ما لم يقسم. وفي قوله في رواية مسلم: الشفعة في كل شرك، يعني في كل أمر مشترك، في كل أمر مشترك. في الأرض الربع هو البيت، هو الدار، الحائط والحديقة، هو الحديقة وجمعه حوائط، أما الحائط اللي جمعه حيطان فهذا أمر آخر. فإذا كان هناك شراكة بين اثنين، إذا كان هناك شراكة بين اثنين، فيدخل لا بأس بالشفعة في ذلك والقضاء بها بحيث يدخل الثالث. أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أو فلا شفعة عفوا. عليكم السلام. سيحدث ضرر لأحدهما وهو لما استطاع أن يدفع، ولكن لذلك فالشفعة تكون قبل القسمة، قبل القسمة بين الاثنين. وفي حديث مسلم دليل على أنه لا يحل للشريك بيع حصته حتى يعرض على شريكه، وأنه محرم عليه البيع قبل عروضه، ومن حمله على الكراهة فهو حمل على خلاف أصل النهي بلا دليل. واختلف العلماء هل الشريك الشفعة بعد أن يؤذنه شريكه ثم باعه من غيره، فقيل له ذلك ولا يمنع صحتها بعد مؤاذنته. وأما الحديث الشفعة في كل شيء فهو ضعيف، الشفعة في كل شيء فهو ضعيف. وأما أن يكون يعني الشفعة تكون في شيء، فهذا يكون بارك الله فيكم في الأمر المشترك، في الأمر المشترك بين الاثنين. بارك الله فيكم. حديث أختون دات زيكسون رايسك اسم الكابيتل غايتسن بس كابيتل الشفعة. بس بدأ الشفعة، الشفعة بدوت اتفاي بزونن wenn sie etwas gemeinsames haben, also angenommen ein Haus oder ein Land oder ein Garten, wenn einer von ihnen zahlungsunfähig geworden ist, dann darf der andere, er darf seinen Anteil verkaufen, oder der andere kann von ihm verkaufen, oder sie verkaufen das Ganze. Dass der andere seinen Anteil verkauft an einem anderen, das geht. Das geht, obwohl man etwas betrachtet, dass der Partner vielleicht Schaden bekommt, dadurch, dass ein neuer Partner reinkommt. Oder der andere Partner vielleicht will was anderes machen. Aber er darf nicht, der Partner darf nicht seinen Anteil verkaufen, bis er dies dem Partner angeboten hat. So, der sagt erstmal seinem Partner: Hier, ob du von mir kaufst, weil ich zahlungsunfähig geworden bin, und entweder verkaufe ich das, und entweder kaufst du das von mir, oder werde ich meinen Anteil verkaufen. Und er muss warten, was der andere ihm sagt. Und dies nennt man Schufa. Jabir ibn Abdullah, Allah alayhi, sagte: Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat das Thema Schufa verhandelt, das wird wie Gericht, in allen, was nicht verteilt worden ist. Aber wenn schon die Entscheidung getroffen ist, Al-Hudud, das bedeutet, wenn doch ein Beschluss ist, und wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann gibt es kein Shufa mehr. In Sahih Muslim, Shufa ist in allen Themen, die in zwei Partner oder mehrere haben. Das ist etwas, was Gemeinsames ist für zwei Personen oder mehr. Ein Landstück oder Haus oder Gartenstück. Und man darf nicht, oder der Partner darf nicht seinen einen Teil verkaufen, bis er das seinem Partner angeboten hat. Diese Überlieferung ist klar. Und zwar, zwei Partner haben angenommen ein Haus gekauft. Und einer von ihnen 50-50, 50%, 50%. Einer von ihnen, zum Beispiel der Zweite, sagen Partner 1, Partner, der Erste, der Zweite. Der Zweite kann nicht mehr zahlen. Oder der braucht das Geld. Deshalb sagt er seinem Partner erstmal: Willst du das von mir kaufen? Wenn der Partner sagt nein, dann darf der Zweite seinen Anteil verkaufen an eine dritte Person. Also sagen manche Gelehrten: Ja, aber der kann dadurch den anderen Partner oder dem anderen Partner schaden oder Schaden zufügen. Ja, wenn auch, aber der wird sein Vermögen verlieren, wenn er das nicht macht. Deshalb, man duldet hier das eventuelle Schaden zufügen einer Person, weil das Notwendige ist, dass der Partner seinen Anteil nicht verliert. Und das ist, Barakallahu fikum, hier diesbezüglich. Das geht darum, dass man, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies verhandelt hat mit Leuten, und er hat diesen Richterspruch gegeben, sallallahu alaihi wasallam, bezüglich Al-Shufa'ah. Und der Partner darf nicht in diesem Zusammenhang seinen Anteil verkaufen, bis er seinen Partner angeboten hat, dass er von ihm kauft. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: Jarud dari ahakku bid dar. Jarud dar ahakku bid dar. Wa an Abi Rafi' radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. كان طريقهما واحدة. أي الجار أحق بالدار. ما معنى هذا؟ رواه النسائي وصححه ابن حبان. وكذلك الجار أحق بصقبه، فيه قصة بارك الله فيكم. والقصة هي أن أبا رافع، أو عفوا القصة أن أبا رافع قال للمسور ابن مخرمة: ألا تأمر هذا، يشير إلى سعد، يشتري مني بيتي اللذين في داره، عفوا بيتي اللذين في داره؟ فقال له سعد: والله لا أزيد على 400 دينار، إما مقطعة أو منجمة. فقال أبو رافع: سبحان الله، لقد منعتهما من 500 نقدا، فلولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما بعتك. والحديث وإن كان ذكره أبو رافع في البيع فهو يعم الشفعة بالجوار. وقد اختلف العلماء في الشفعة بالجوار، فذهب إلى ثبوتها الهادوية والحنفية وآخرون لهذه الأحاديث. وذهب علي وعمر وعثمان والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم أنه لا شفعة بالجوار. قالوا والماء والمراد بالجار في الأحاديث الشريك، ويدل على أن المراد به ذلك حديث أبي رافع، فإنه سمى الخليط جارا واستدل بالحديث، وهو من أهل اللسان وأعرف بالمراد. والقول بأنه لا يعرف في اللغة تسمية الشريك جارا غير صحيح، فإن كل شيء قارب شيئا فهو جار. أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن الشفعة تكون دائما قبل القسمة، قبل القسمة. وفي حديث جابر، في حديث جابر رضي الله عليه، دليل على الشفعة، شفعة الجار، إن كان طريقهما واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان طريق الجار والجار واحد، فالجار أحق بالبيت من غيره. مثلا أنت عندك جار وتريد تبيع، فجارك أحق، فتعرضه أولا على الجار. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. أنس رضوان الله عليه sagte dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Nachbar eines Hauses hat das erste Recht oder Verkaufsrecht. Der hat ein Kaufsrecht auf das Haus, was neben ihm ist. Du hast ein Vorkaufsrecht. Du hast einen Nachbar und du willst dein Haus verkaufen. Dein Nachbar hat Vorkaufsrecht. Mehr als die anderen Leute. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith Abu Rafi', der sagte sallallahu alaihi wasallam, das bedeutet, derjenige, der neben dir ist, oder derjenige, der nach dein Nachbar ist, hat mehr Recht, das Haus, was nebenan ist, zu kaufen als andere. Und Jabir radhiyallahu alayhi sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, al-jar wa haqqu bi shuf'ati jarih. Das bedeutet, der Nachbar hat mehr Recht oder hat das Recht, das Anteil von seinem Nachbarn zu nehmen, zu bekommen. Yuntazaru biha, der soll abwarten, wenn er auch nicht da ist, wenn er abwesend ist. Solange der Weg für die zwei Nachbarn das gleiche oder der gleiche Weg ist. Aus diesen drei Hadithen sieht man klar, wenn du einen Nachbar hast und du willst dein Haus verkaufen, dann erstmal bietest du das deinem Nachbar an, weil er mehr Recht hat als die anderen, das Haus zu bekommen. Hadith Abu Rafi' radhiyallahu alayhi hat eine Geschichte. Und zwar, Abu Rafi' sagte zu Al-Musawwar ibn Makhram, sagte ihm, sag Sa'ad, ich habe zwei Häuser neben seinem Haus, der soll das kaufen von mir. Sa'ad hat ihm gesagt, okay, ich gebe dir 400 Dinar. Der sagte Abu Rafi', Subhanallah, man hat mir 500 gegeben, ich habe nicht verkauft, weil du mein Nachbar bist, weil er diese Überlieferung vom Propheten Muhammad gehört hat. Sabarakallahu fikum. Im Islam ist die Sache so, wenn du einen Nachbar hast und du willst dein Haus verkaufen, dann sollst du erstmal das deinem Nachbar anbieten. Wenn er nicht da ist, dann wartest du ein bisschen und der sollte Verkaufsrecht bekommen. Wenn der nicht kaufen will, dann kannst du das an einen Weiten oder Fremden verkaufen. Einige Gelehrten haben gesagt, ja, das ist hier Al-Jar, bedeutet hier das bedeutet nicht jetzt Al-Jar, also das bedeutet nicht dein Nachbar, sondern die sagen dein Partner. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل عقال. Diese Überlieferung, هذا الحديث ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب ولكن الإسناد ضعيف جدا، الإسناد ضعيف جدا ولما يكون الحديث ضعيف فما نناقشه إن شاء الله. بارك الله فيكم. ابن عمر erzählte vom Propheten Muhammad sallam, dass der Prophet sallam sagte, Al-Shuf'a ist es wie Zügel eines Kamels zu entbinden. Diese Überlieferung ist schwach, sondern sehr schwach. Und weil das sehr schwach ist, dann brauchen wir Barakallahu fikum nicht zu behandeln. Allah ta'ala ala wa'ala. باب القراض وهو معاملة العامل بنصيب من الربح وهذا تسميته في لغة أهل الحجاز وتسمى مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف. Das nächste Kapitel heißt باب القراض. القراض بدأت القراض. Dass man jemanden einstellt und da gibt man ihm Anteil von dem Gewinn. Von dem Gewinn. Und wenn auch dieser, den du angestellt hast oder mit ihm als Partner arbeitest, wenn er auch reist auf diese Erde, der bekommt seinen Anteil von Gewinn. Und deshalb nennt man das Al-Qirab, weil man die Person Geld gibt, nicht als Laie, als Ausleihe, nicht als Bürgschaft, sondern zum Beispiel eine Person sagt ihr, ich möchte 5000 Euro haben. Du sagst ihm, okay, ich gebe dir die 5000 und dann gibst du mir einen Anteil vom Gewinn. Aber das darf man nicht als Schulden hier das bezeichnen. Das ist kein Ausleihen, kein Dein. Weil wenn das Dein ist und du sagst ihm, gib mir zurück mit Gewinn, dann ist das Riba oder Iyadu. Deshalb hier, das geht darum, du sagst einer Person, okay, wir arbeiten zusammen, du gibst ihm Geld, du sagst ihm, arbeite, wenn er auch reist. Diese Person ist verantwortlich für dein Vermögen dann. Aber das ist keine Ausleihe. Also der muss nicht unbedingt dir das zurückgeben. Das nennt man Al-Qirad. An Suhaib radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun fihin al-barakah: al-bay'u ila ajal wal-muqaradatu wa khalt al-burr bil-sha'ir lil-bayt la lil-bay'." Rawahu Ibn Majah bi isnadin da'if. Da'if al-hadith. Barakallahu fikum. Suhaib radhiyallahu anhu erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte gesagt, in drei Dingen gibt es Segen. Al-Bay'u ila ajal. Verkauf, dass man etwas verkauft, aber man wartet ab, bis später, dass man das Geld gibt. Al-Muqarada, das ist, dass man jemanden Geld gibt, damit die Person das Geld verwaltet und für dich arbeitet oder für die Person arbeitet. Und Mischen von Weizen und Gersten zu Hause und nicht via Verkauf. Nicht via Verkauf. Also da mischt man nicht, damit man betrügt, sondern da mischt man, damit man zu Hause etwas isst oder sozusagen als Vorrat hat. Diese Überlieferung ist schwach. Ist sehr schwach, auch nicht nur schwach. Deshalb lassen wir. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشرط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبدي رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطني مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدار قطني. ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح، وهو موقوف صحيح. بارك الله فيكم. القراض كما ذكرنا هو نوع من الإجارة، نوع من الإجارة فيها جهالة الأجر، يعني ما بتعرف كم نسبة الربح آخر شيء. والقراض جائز، جائز وله أركان وشروط. فأركانه العقد فيه الإيجاب والقبول، وكذلك له أحكام مثل أن الجهالة فيه مغتفرة، أنت ما تعرف كم ستربح آخر شيء، ما تعرف. ومنه أنه لا ضمان على العامل فيه، الذي يعمل بمالك ما في عليه ضمان، إلا طبعا إذا كان يحجر عليه المالك ويقول له هذا لا تفعل، هذا لا تفعل، هذا لا تفعل، كما قال له حكيم رضوان الله عليه، قال له ما تجعله في كبد راتب، يعني ما تجعله في الحيوان الإنسان، ولا تحمله في بحر، ما تروح في المال هذا بالبحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، مسيل أو مسيل اللي هو الماء، يعني ما تنزل فيه في ذلك الأمر، المال الذي أخذته مني. وهذا يجوز فيه الاشتراط، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. حكيم ابن حزام رضوان الله عليه، حكيم ابن حزام رضوان الله عليه pflegte eine Bedingung zu stellen, wenn ein Mann zu ihm kommt und er bittet ihn um Hilfe, dann Hakim hat ihm das als Laie, nicht Laie, sondern als wie Partnerschaft mit 1% vom Gewinn. Aber der sagt ihm, tu mein Geld nicht in Lebewesen und trag das nicht auf dem Meer und tu das nicht in, im Weg eine Überflutungslinie, das heißt, es gibt so wie diese es gibt so Täler, Tal, und wenn es regnet, dann gibt es bestimmte Orte, da fließt das Wasser dort und da wird überflutet. Der hat ihm gesagt, mach das nicht, diese drei Sachen. Wenn du eins von den drei machst, dann musst du mir mein Vermögen garantieren. Imam Malik al-Muwatta sagte an Al-Ala ibn Abd al-Rahman, Al-Ala ibn Abd al-Rahman, an Abihi, an Jaddihi, von dem Großvater von ihm, dass er bei Uthman gearbeitet hat und der Gewinn war für beide. Das heißt, in unserer Region ist kein Problem, dass du einen Partner hast und du machst den Gewinn Hälfte, Hälfte, und du kannst ihm Geld geben und er verwaltet dein Geld, er arbeitet in deinem Geld und er gibt dir das zurück. Und du hast auch die Möglichkeit, laut der Überlieferung, Bedingungen zu stellen. Du sagst ihm, in diesem Thema arbeitest du nicht. In dieser Sache, in dieser Branche arbeitest du nicht. Du darfst das nicht machen. Und das ist hier, barakallahu fikum, bezüglich Al-Qirad. Al-Qirad ist, dass du mit jemandem arbeitest, oder jemand arbeitet mit dir, mit Prozent, nicht unbedingt, dass du das weißt. Da muss man nicht unbedingt sagen 50-50, 70-70 oder 70-30 und sowas. Da braucht man nicht unbedingt. Aber man sagt ja, okay, wir arbeiten zusammen und wir teilen uns den Gewinn. Aber als Empfehlung, natürlich mach das nicht, dass du nicht bestimmst. Alles musst du vorher bestimmen. Aber wenn du das nicht machst, dann fallst du auf deine Nase. Subhanallah. Da muss man aufpassen in diesem Zusammenhang. Allah Ta'ala ala wa'ala. Wir werden inshallah hier stoppen. werden, inshallah, barakallahu fikum, hier stoppen. Wir könnten noch ein paar Hadithe machen eigentlich, aber ich möchte nicht viel machen, weil dieses Thema jetzt, was wir nehmen würden, ist wichtig, weil viele Leute dies machen. Stoppen wir hier 16.3. Barakallahu fikum. Das nächste Mal reden wir über Al-Musaqa wal-Ijara. Al-Musaqa wal-Ijara. Das hat mit dem Landwirtschaft zu tun. Das heißt, wenn jemand dem anderen etwas, ein Land bereitstellt, und der andere arbeitet in diesem Land. Das heißt, sage ich jetzt, grundlegende Dinge für diese Arbeit wird von einer Person gestellt und die andere Person arbeitet im Land. Und wie ist das im Islam? Ob man das mieten kann, ob man darf die Geld geben muss und so weiter, alles werden wir inshallah das nächste Mal erklären. Also für diejenigen, die arbeiten, ob man ihn geführt hat? Nein. Jetzt du arbeitest mit mir. Ich habe ein Landstück. Ja. Und du sagst mir, okay, ich nehme das Land und ich werde das selber in Ordnung bringen und selber das selber pflanzen. Dann sage ich dir am Ende, aber ich möchte auch etwas eingewinnen. Haben. Und dies nennt man Al-Musaqa wal-Ijara. Das werden wir inshallah das nächste Mal erklären. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahumma al-Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Die Brüder und Schwestern auch im Internet. Der Unterricht ist zu Ende. Ich weiß nicht, ob ihr alles verstanden habt. Das Thema ist ein bisschen heikel und schwer. Aber das ist leicht, was wir gemacht haben heute. Das geht darum, ein Partner kann seinen Anteil verkaufen. Erstmal sollte er seinen Partner das anbieten. Wenn der nicht kann, der kann einer von ihnen verkaufen. Entweder an den anderen oder an eine dritte Person. Das zweite ist, Barakallahu fikum, du kannst mit jemandem arbeiten und du kannst ihm sagen, okay, wir arbeiten zum Beispiel zusammen und ich bekomme so viel, du bekommst so viel vom Gewinn. Und besser ist, dass man den Gewinn bestimmt von Anfang an. Das heißt, wenn zwei Partner zusammenarbeiten. Weil wenn du ihm sagst, okay, wir arbeiten zusammen später, teilen wir uns den Gewinn. Ja, wie? Du wirst sagen, mehr, der wird sagen, ein weniger und so. Und dann werdet ihr Probleme bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Najib, es wird nicht klappen. Zeitmäßig, es wird nicht klappen, bei Italien bei euch am Samstag. Auch Manelin, Sonntag nach Maghrib tut mir leid. Ich kann nicht. Weil wenn ich nach Maghrib mache am Sonntag, dann werde ich bei euch noch 2-3 Stunden bleiben. Und das schaffe ich nicht. Weil wir am Sonntag. Ich bin übrigens, liebe Brüder und Schwestern, inshallah am Wochenende in Westen. Das wird ein Islamkurs oder diese islamwissenschaftliche Kurse, die ich mache. Ich bin dann im Westen, in Italien, Samstag in Elsdorf und Sonntag in Düsseldorf, in Umar Moschee und in Wuppertal. Und das sind die drei Unterrichte in Italien. Das wird am Wochenende sein. Und die Brüder Krefeld, die haben mich eingeladen. Da wollten die, dass ich Samstag komme, aber das ist schwer. schafft das nicht. Deshalb tut mir leid. Ich weiß nicht, ob der Bruder dann deswegen geht. هو سأل السؤال ولم نجاوبنا راح. نجيب كنز مش كودهن. نجيب. عليكم السلام. Ja, tut mir leid, das wird nicht klappen, Nachi. Weder am Sonntag noch am Samstag wird nicht klappen diesmal. Nee, ist kein Problem, inshallah. Aber ich wollte nur Bescheid sagen, das wird nicht klappen. Zeitmäßig, ich meine, ich bin so unter Druck, dann schaffe ich nicht. Und wir, Barakallahu fikum, wie die Brüder und Schwestern wissen, wir haben ein Haus gekauft, bis jetzt nicht die volle Summe gezahlt. Wir haben die Hälfte der Summe gezahlt und wir haben, Alhamdulillah Rabbil Alamin, vor 2 Wochen die Baugenehmigung bekommen. Wir haben Baugenehmigung endlich positiv bekommen und deshalb wir arbeiten, wir fangen an dort in diesem Platz oder in dem neuen Haus zu arbeiten. Ja, deshalb ist die Sache so. Eine Moschee, sage ich jetzt, in einem Haus integrieren. Wir integrieren die Moschee in dem Haus, in das neue Haus. Und wenn man Leute kennt, die für Allah subhanahu wa ta'ala spenden wollen oder sowas, da kann man, unser Konto ist bekannt und unsere Moschee ist bekannt, da kann man für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Khair, inshallah. Barakallahu fikum, zakallahu khair, will Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشكر من اسمي und ابو جمال مخبط euch weiter ان شاء الله morgen treffen wir uns zum Unterricht 19 Uhr السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات كتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا